Außer der BBC versuchten auch Emigranten mit eigenen deutschsprachigen Programmen auf Kurzwelle Hörer in ihrer alten Heimat zu erreichen. Der erste, der sich mit einem eigenen Sender meldete, war der ehemalige Zentrumsabgeordnete und spätere CDU-Politiker Karl Spieker. Er hatte sich schon in der Weimarer Republik gegen die NSDAP gestellt und musste 1933 nach Frankreich emigrieren. Dort gründete er 1937 seine Deutsche Freiheitspartei, die sich an Emigranten aus dem bürgerlich-konservativen Lager wandte. Um seine politischen Vorstellungen zu verbreiten, charterte er Anfang 1938 einen Fischkutter, den er mit einem kleinen Kurzwellensender ausstatten ließ. Bis Mitte April 1938 kreuzte der Kutter mit dem sprechenden Namen Faithful Friend in der internationalen Zone des Ärmelkanals. Einer der beiden Redakteure war der damals 31-jährige Journalist Ernst Langendorf, der Deutschland 1933 aus politischen Gründen verlassen hatte. Und der Dr. Spieker, den ich hatte kennengelernt, der hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, auf dieses Schiff zu gehen und über diesen Sender Nachrichten, Kommentare in deutscher Sprache für die Bevölkerung in Deutschland zu senden. Das fand ich eine großartige Idee, etwas zu tun, was Sinn macht und endlich den Deutschen zu erzählen, was sie sich mit dem Hitler angetan haben und dass dieser Hitler sicher früher oder später einen Krieg beginnen wird, den er verlieren muss. Das war meine Motivation, etwas zu tun gegen dieses Regime. Langendorf, der nach dem Krieg als amerikanischer Presseoffizier maßgeblich an der Neugründung der großen Zeitungen in Bayern beteiligt war, besorgte sich die Informationen für seine Sendungen selbst. Er legte in verschiedenen Häfen an und kaufte dort alle erreichbaren Zeitungen. Allerdings wurde das kuriose Experiment schon nach kurzer Zeit eingestellt, wohl auch, weil die Hörer fehlten. Ob in Deutschland empfangen wurde, das ist sehr schwer feststellbar. Ich weiß nur ganz bestimmt, dass er von der Gestapo abgehört wurde, denn in einem militärhistorischen Archiv in Freiburg gibt es Berichte über eine abgehörte Sendung dieses Senders mit vollem Namen darin genannt wurde. Der Dr. Spieker, den ich vorhin nannte, der hatte Beziehungen auch in die skandinavischen Länder und er hatte seine Freunde dort gebeten, sich immer einzustellen, wenn dieser Sender angetreten ist, und hat sich von ihnen sagen lassen, wie der Empfang ist etc. Aber das sagt natürlich nichts aus über die Hörerschaft in Deutschland, die sicherlich gering gewesen ist. Nach diesem gescheiterten Versuch unternahm Karl Spieker einen weiteren, diesmal erfolgreicheren Anlauf. Zusammen mit dem Journalisten und Politiker Hans-Albert Klute, der 1936 nach Großbritannien emigriert war, gründete er in London im Mai 1940 den Sender Hier spricht Deutschland, der durch die Auslandspropagandaabteilung des britischen Außenministeriums überwacht wurde. Spieker und Klute schrieben die Sendetexte selbst. Sie gaben vor, aus dem Deutschen Reich zu senden und die Stimme des wahren Deutschland zu sein. Von deutschen Stellen wurden die Aktivitäten des Senders genau verfolgt. So heißt es im Rundfunkpropagandalagebericht des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht am 3. März 1941 über den Tarnsender: Der Sender tritt auf als das Sprachrohr der sogenannten Deutschen Freiheitspartei, die frei von allen parteipolitischen Tendenzen nur das Wohl des deutschen Volkes im Auge hat und nach der Beseitigung des Nationalsozialismus den neuen deutschen Volksstaat schaffen wird, der auf den Grundsätzen demokratischer Freiheit aufgebaut ist. In getarnt unpolitischer Begeisterung träumt der Sender vom Zusammenschluss aller Deutschen zu einem idealen Staatswesen und wirft den üblichen Köder der Toleranz, der Religions- und Gewissensfreiheit und der wahren Menschlichkeit aus.